Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Weitere Entlassungen beim Kulturwerk, Landkreis fördert Lärmschutz und Nachholspiele im Bezirk. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Wie der Vereinsvorsitzende des Nienburg Kulturwerks Dieter Wignanek bestätigte, ist am Montag auch die Sekretärin des ehemaligen Geschäftsführers Dieter Mehring entlassen worden. Die Mitarbeiterin des Kulturwerks sei freigestellt, bis ihr Arbeitsverhältnis ende. Wegen finanziellen Unregelmäßigkeiten war bereits der Geschäftsführer Dieter Mehring gekündigt worden. Die Verdichtung des Schienenverkehrs im Raum Hamburg-Hannover wurde in Form der sogenannten Alpha-E-Variante in den aktuellen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen. Dies hat eine Verdopplung des Zugverkehrs bis 2030 zur Folge. In seiner Stellungnahme fordert der Landkreis Nienburg unter anderem ein Lärmschutzkonzept, so Landrat Detlef Kohlmeier. Beim Schienenausbau kommt es uns auf drei Dinge an. Erstens, dass wir für die zusätzlichen Kapazitäten den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Nienburg und Minden realisieren können. Des Weiteren geht es vor allen Dingen um den Lärmschutz. Wir fordern, dass konkrete Lärmschutzmaßnahmen aufgenommen werden. Der dritte Teil unserer Stellungnahme, da geht es einfach ums Geld. Der Kreuzungsausbau, nämlich an den Stellen, wo Schiene und Straße sich kreuzen. Und da fordern wir eine Regelung, die da die Kommunen ganz deutlich entlastet oder sogar von den Kosten freistellt. Am vergangenen Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Nettoparkplatz an der Zellerstraße in Nienburg die Fahrertür einer grauen Mercedes A-Klasse. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga werden heute Abend drei Nachholspiele ausgetragen. Der TuS Drakenburg benötigt weiterhin dringend Punkte für den Klassenerhalt. Die gilt es um 19.30 Uhr in Rheden einzufahren. Um 20 Uhr empfängt dann Landesbergen den TSV Bassum. Hier ist noch eine Rechnung zu begleichen. Das letzte Aufeinandertreffen in Landesbergen war das Relegationsspiel im Juni letzten Jahres, welches Bassum mit 1:0 knapp gewann. Landesbergen stieg am folgenden Tag am grünen Tisch in den Bezirk auf. Ebenfalls um 20 Uhr muss Tabellenführer Steimke zu Mörsen-Scharrendorf. Auch bei einem Sieg kann der Aufstieg hier rechnerisch noch nicht perfekt gemacht werden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.